Nach der Konzeption der Partei der Arbeit Koreas für den Aufbau einer Sportnation wurde das Kim Il-sung-Stadion hervorragend rekonstruiert, das am 9. Oktober eingeweiht wurde. An der Einweihungsfeier nahmen teil Park Bong-ju, Seryong-hae, die Funktionäre des Setka der Partei der Arbeit Koreas, die Mitglieder des staatlichen Sportkomitees, die Baubeteiligten der Armee und der Gesellschaft an der Rekonstruktion des Stadions, die Mitarbeiter, Sportler, Belegschaft des Sportwesens und des Stadions, die Werktätigen, Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang. Seryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas, hielt eine Einweihungsansprache. Er unterstrich, nach der Konzeption unserer Partei für den Aufbau einer Sportnation sei das Kim Il-sung-Stadion rekonstruiert worden. Der Sporttempel des Volkes sei durch die Initiative vom Genossen Kim Jong-un und dank seiner energischen Leitung zu einem monumentalen Bauwerk in der Ära der Partei der Arbeit Koreas hervorragend aufgebaut worden. Alle Mitarbeiter, Parteimitglieder und Werktätigen sollten getreu dem Kurs der Partei auf die Popularisierung des Sports im ganzen Land das Sportfieber noch stärker erfassen lassen und dieses bedeutsame Jahr, in dem der 7. Parteitag stattgefunden hatte, zur größten Blütezeit des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates machen. Nach der Veranstaltung gab es im Kim Il-sung-Stadion ein Fußballspiel zwischen den Mannschaften 25. April und Hepul.